Kapitel 2 – Deine dreifache Verantwortung, wenn du Heilung empfangen willst. Manche Menschen werden geheilt, weil andere ihren Glauben für sie einsetzen. Leider kommt es oftmals vor, dass gerade sie ihre Heilung früher oder später wieder verlieren. Dann gibt es diejenigen, die stets auf ihre Heilung hoffen, aber sie niemals empfangen, weil sie darauf warten, dass Gott die Initiative ergreift. Doch Gott hat bereits alles Notwendige getan, damit wir unsere Heilung entgegennehmen können. Er hat seinen Sohn geopfert, um unsere Heilung zu erkaufen. Wieder andere können nichts weiter sehen als ihre Krankheit und werden sich dadurch selbst zu einem Hindernis. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, höre ich sehr häufig die Frage, was man denn tun soll, um Heilung zu empfangen und zu behalten. Wenn ich dann in diesem Zusammenhang das Wort Verantwortung ins Gespräch bringe, sind viele unangenehm berührt. Sie wollen nicht damit konfrontiert werden, dass auch sie einen Teil zu ihrer Heilung beizutragen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott bereits alles für unsere Heilung getan hat, was von seiner Seite aus erforderlich war. Er sandte Jesus ans Kreuz, damit er den Preis für unsere Sünde und Krankheit bezahlte. Er hat uns eine vollkommene Erlösung geschenkt, die körperliche Heilung beinhaltet. Unsere Verantwortung ist es nun, diese Gabe Gottes anzuerkennen und anzunehmen. Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie wir hier lesen, hat Jesus sowohl unsere Sünden als auch unsere Krankheiten auf sich genommen und alles getan, was nötig war, damit wir Frieden haben können. Er bezahlte den höchstmöglichen Preis dafür. Er opferte sich vollständig für uns, geistlich, seelisch und körperlich, damit wir die Erlösung unseres Leibes, unserer Seele und unseres Geistes empfangen können. Jesus hat vollständig dafür bezahlt und wir brauchen und können dem nichts hinzufügen. Unsere einzige Verantwortung besteht nun darin, dieses Geschenk, für das er so teuer bezahlt hat, im Glauben anzunehmen. Sicher weiß jeder von uns, dass wir weder die Vergebung der Sünden noch unsere Heilung mit Geld kaufen können. Wäre dies nämlich möglich, könnten nur die Reichen errettet und geheilt werden. Aber, wie wir wissen, werden auch viele Wohlhabende in die Hölle gehen, weil sie Jesus nicht als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben. Zudem gibt es unter ihnen nicht gerade wenige, die an ihren Krankheiten sterben, ebenso wie arme Menschen. Wie aus der Überschrift dieses Kapitels hervorgeht, bin ich der festen Überzeugung, dass wir eine dreifache Verantwortung haben, um in Gesundheit leben zu können. Erstens, die Verantwortung, uns auf unsere Heilung vorzubereiten. Zweitens, die Verantwortung, Heilung zu empfangen. Und drittens, die Verantwortung, an unserer Heilung festzuhalten. Leider muss ich sagen, dass sich die meisten Kranken nicht auf ihre Heilung vorbereiten. Sie vertrauen lediglich darauf, dass ihnen das Schicksal eines Tages gnädig gestimmt sein wird oder sie das Glück haben, geheilt zu werden. Wie ich am Anfang dieses Kapitels erwähnt habe, kommt es vor, dass Menschen geheilt werden, weil ein anderer dafür geglaubt hat. Doch weil sie nicht wissen, wie sie ihre Heilung behalten können, verlieren sie häufig wieder. Das sollte aber nicht der Fall sein. Wenn Gott uns etwas schenkt, sollten wir es nie wieder aus der Hand geben. Warst du nicht auch enttäuscht, wenn du jemandem ein wertvolles Geschenk machst und der Betreffende es gleich am nächsten Tag verlor? Du würdest sicher nicht in Begeisterung ausbrechen, oder? Wie viel schmerzlicher muss es für Gott sein, wenn wir die kostbare Gabe verlieren, die ihm das Leben seines Sohnes gekostet hat? Eine häufige Entschuldigung ist: Ich dachte, ich sei geheilt worden, doch ich habe mich wohl geirrt. Andere schieben sogar Gott die Schuld zu oder dem, der für sie gebetet hat, weil er angeblich nicht genug Vollmacht besaß. Die wenigsten suchen den Fehler bei sich selbst und überlegen, was habe ich falsch gemacht? Wir sollten deshalb lernen, die Verantwortung, die wir nun einmal haben, zu akzeptieren und sie nicht auf andere abzuwälzen.